Jetzt, wo wir stehen vor der Höhle des Löwen, heißt es, entschlossen zu sein. Nur unser Mut in der Stunde der Wahrheit vermag uns vom Feind zu befreien. Wir sind wie Türme auf mächtigen Klippen, wie Feuer in der Nacht. Wir sind das Licht, es werde Licht. In diesem Kampf darf man nicht unterliegen. Heute geht es um Leben und Tod. Wir sind wie Ritter von edler Gesinnung, Helfer in Elend und Not. Wir sind der Funke auf trockenem Zunder, die Asche, die noch glüht. Wir wollen stark sein und beten, dass Gott uns behüt. Eh du verloren bist in der Gefahr der Nacht, zünde ein Feuer. Aus dem Schattenreich hebt sich ein Lichtermeer, derer, die aufrecht stehen, deutlich und klar. Siehst du den Weg aus Tod und Gefahr? Soll die Entscheidung nun fallen, finster in feindlicher Welt, hell brennt das Licht in uns allen, wenn er fällt, geht die Sonne auf. Ehe du verloren bist in der Gefahr der Nacht, zünde ein Feuer an, hell wie die Sterne. Und aus dem Schattenreich hebt sich ein Lichtermeer, derer, die aufrecht stehen, deutlich und klar, siehst du den Weg.